Danny steigt die Treppe nach oben, wo Gilbert ihm die Hand hinhält. Nach kurzem Zögern ergreift er sie. Die Hand ist ebenso trocken und fiebrig wie tags zuvor. »Danke, dass Sie gekommen sind, Danny. Gehen wir rein und klären diese Angelegenheit. Was meinen Sie?« »Der diensthabende Beamte hat gerade eine frische Kanne Kaffee aufgebrüht.« »Moment noch.« Gilbert runzelt die Stirn. »Es ist erst 9:55, sagt Danny. Ich erwarte jemanden.« »Ah ja? Einen Anwalt.« Gilbert hebt die Augenbrauen. »Leute, die glauben, einen Anwalt zu brauchen, sind im Regelfall schuldig.« »Ja, oder nicht auf den Kopf gefallen.« Dazu sagt Gilbert nichts. Edgar Ball taucht pünktlich 10:00 auf. Er sitzt auf einem riesigen Motorrad, Modell Honda Goldwing. Der Motor ist so leise, dass Danny den Oldie hört, der im eingebauten Radio läuft, »Take it on the Run« von REO Speedwagon. Ball stoppt, stellt sein Bike auf den Ständer und steigt ab. Danny findet ihn sofort sympathisch, teils des riesigen Motorrads wegen, teils weil der Mann mittleren Alters ist, aber trotzdem ein Golfshirt trägt, das keinen Hehl aus seinen Männertitten macht. Dazu große alte Khaki-Shorts, die flatternd bis über die Knie reichen. Nie hat ein Immobilienanwalt weniger wie ein Immobilienanwalt ausgesehen. »Ich nehme an, Sie sind Daniel Coughlin?« sagt er und streckt ihm seine pummelige Hand hin. »Bin ich«, sagt Danny und schüttelt sie. »Danke fürs Kommen.« Ball richtet seine Aufmerksamkeit auf den Mann im schwarzen Sakko. »Ich bin Eddie Ball, meines Zeichens Rechtsanwalt, und Sie, Sir, sind, »Inspector Franklin Gilbert vom Kansas Bureau of Investigation.« Scheinbar ohne Balls ausgestreckte Hand zu bemerken, blickt Gilbert auf die weitgehend menschenleere Hauptstraße von Manitou. »Gehen wir rein. Wir haben einige Fragen an Danny.« »Ach, gehen Sie nur vor«, sagt Ball. »Wir stoßen in Kürze dazu. Ich möchte mit meinem Mandanten gern noch unter vier Augen sprechen.« Gilbert setzt einen finsteren Blick auf. »Leider haben wir nicht den ganzen Tag Zeit. Deshalb würde ich das Ganze möglichst schnell hinter mich bringen wollen, und Danny will das sicher ebenfalls.« »Ganz klar, aber es handelt sich um eine ernste Angelegenheit«, sagt Ball in weiterhin freundlichem Ton. »Falls die den ganzen Tag in Anspruch nehmen sollte, dann ist das ebenso. Jedenfalls habe ich das Recht, mit meinem Mandanten zu sprechen, bevor Sie ihn befragen. Wenn Sie beim KBI sind, wissen Sie das. Seien Sie dankbar, Inspektor, dass ich bereit bin, das hier auf der Treppe der Polizeistation zu tun, statt ihn auf dem Rücksitz meines Schlittens zu meinem Büro zu kutschieren.« 5 Minuten, sagt Gilbert. Er wendet sich an Danny. »Sie verschlechtern Ihre Lage, mein Lieber.« »Ach, bitte«, sagt Ball so freundlich wie eh und je, »ersparen Sie uns die Filmmusik.« Gilbert entblößt seine Zahnstummel zu einem kurzen Grinsen. »So sieht es in seinem Inneren immer aus«, denkt Danny. Sobald Gilbert verschwunden ist, sagt Ball, »der ist ein ganz schöner Kempe, was?« Das Wort kennt Danny nicht und fragt sich einen Moment, ob Ball Gilbert als Kemper bezeichnet hat. »Tja, irgendwas ist er, eindeutig. Auf jeden Fall macht er mir Angst. Vor allem, weil ich die Frau nicht umgebracht habe. Er sich aber sicher ist das doch.« Ball hebt eine Hand. »Halt, keine überstürzten Erklärungen. Ich habe Sie zwar als meinen Mandanten bezeichnet, aber das sind Sie nicht, beziehungsweise noch nicht. Mein Honorar für diesen Vormittag beträgt $400. Eigentlich sollte ich Ihnen nur 200 berechnen, weil ich das meiste, was ich mal über Strafrecht wusste, vergessen habe. Aber heute ist Samstag und ich wäre wirklich lieber auf dem Golfplatz. Sind Sie mit dem Betrag einverstanden?« »Ja, aber ich habe mein Scheckbuch. Haben Sie einen Dollar bei sich?« »Ja, klar.« »Das reicht als Vorschuss. Her damit.« Und als Danny ihm den Schein gegeben hat, »so, jetzt sind Sie mein Mandant. Berichten Sie mir genau, was passiert ist und weshalb Inspektor Gilbert Sie auf dem Kieker hat, was ja eindeutig der Fall ist. Fügen Sie nichts Überflüssiges hinzu und lassen Sie nichts aus, was Ihnen später auf die Füße fallen könnte.« Danny erzählt ihm von dem Traum. Er erzählt, wie er nach Gunnell gefahren ist und die Texaco-Tankstelle gefunden hat. Er erzählt von dem Hund. Und er erzählt von der Hand und der Mülltonne. Das alles ist total verrücktes Zeug, aber das Blut schießt ihm erst richtig in die Wangen, als er Ball berichtet, auf welch bescheuerte Weise er den anonymen Tipp gegeben hat.